aber nie. Sollst du mir sagen, nur das eine, ob du mich liebst? Heute Nacht oder nie, will ich dich fragen, ob du deine Liebe mir gibst. Heute Nacht oder nie, will ich für dich allein nur singen bis morgen früh. Nur die Melodie heute Nacht